Sie haben noch einen Schuss. Glaubst du jetzt, dass ich verrückt bin? Nein. Du verstehst nichts. Ich bin wirklich verrückt. Verschwinde. Was mit mir geschieht, geht euch alle von jetzt ab nichts mehr an. Näher zu mir, meine Herren. Mir vertrauen. Nicht so zaghaft. Nicht so misstrauisch. Beide Parteien müssen sich entschließen, den Schutz der Büsche zu verlassen und ins Freie zu treten. Ein kritischer Moment gewiss. Von da wird jeder Büchsenschuss sozusagen ein Volltreffer sein. Aber dieser letzte Schritt muss gewagt werden. Näher ran, Herr Lichtenberger. Noch ein Schritt, Bückler. Jawohl. Und da verlassen beide Parteien den Schutz des Waldes und betreten die Lichtung. Frei und ungeschützt stehen sie sich gegenüber. Sehen Sie, meine Herren? Es geschieht nichts. Von einer Falle keine Rede. Und jetzt gehen Sie langsam aufeinander zu. Ja. Für Lichtenberger bist du der edle wilde Rousseaus Bückler. Darunter tut es Herr Lichtenberger nicht. Du stehst vor ihm sozusagen als der personifizierte, vorrevolutionäre, vertragstheoretische Zustand. Jeder ein Räuber am anderen, doch ein Edelräuber. Ist der Eigennutz indessen aufgeklärt und der Gesellschaftsvertrag gegeben, so müsste es, hatte er gedacht, auch gehen ohne Raub, Mord und Totschlag. Es geht aber nicht. Denn was nützt der Vertrag, wenn die Leutchen nicht vertragsfähig sind? Herr Lichtenberger will dich vertragsfähig machen, Bückler. Nimm dir ein Beispiel an ihm. So wie die Heroen der Revolution mit dem Opfer ihres Lebens, die Gesellschaft, den Staat, die Freiheit im Namen der Menschheit nicht nur verteidigt, sondern gerade zuerst konstituiert haben. So ist Friedrich Georg Lichtenberger unter die Räuber und in die Gefahr gegangen und hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und nichts weniger verlangt er von dir, Bückler. Du sollst deinem räuberischen Wesen abschwören und den Opfergang zur Polizei gehen. Erst in der Einsicht in diese Notwendigkeit wirst du wirklich frei. Sind deine Taten gesühnt? Was dir als Lohn freilich dafür winkt, ein Denkmal oder die Guillotine, das wird der Lichtenberger allerdings nicht sagen können. In jedem Fall aber wird er durch die Sittlichkeit des Staates bekräftigt. Denn nur wer für ihn zu sterben weiß, ist vertragsfähig und somit ein guter Bürger. Erst ein toter Bürger ist ein guter Bürger. Meine Herren, ich habe Sie zusammengebracht. Sie sind auf Sprechweite. Meine Rolle ist damit beendet. Na bitte, sprechen Sie. Was hast du mit dem Kerl zu besprechen gehabt? Er wollte mich zu einem anständigen Menschen machen. Stell dir vor. Du musst uns nicht obendrein noch verkohlen. Aber so war es. So viel Blödheit kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Was hast du mit dem zu kungeln gehabt? Ich hab nichts mit dem gekungelt. Du hast doch sogar noch ein zweites Treffen mit dem ausgemacht. Aber doch nur zum Schein. In Lettweiler haben sie 4 unserer besten Leute abgegriffen. Von den anderen gar nicht zu reden. Das ist eigentlich ziemlich merkwürdig, dass du dich ausgerechnet an diesem Tag verspätet hast. Aber woher soll ich denn wissen, wenn du... Woher solltest du wissen? Und diesen Feind, diesen Spitzel hast du freigelassen. Da wurde keiner von uns gefragt. Mit dem hast du dich nach Lettweiler sogar noch getroffen. Ich weiß nicht mehr, was hier gespielt wird. Es ist mir zu gefährlich. Ich jedenfalls gehe. Ich auch. Und ich auch. Lasst euch nicht aufhalten. Hätte ich nicht von dir gedacht, Hannes. Sonst noch jemand, der es eilig hat? Gut. Brechen wir auf. Es war doch gut, dass du so früh angefangen hast. Lies mal den letzten Absatz. Mit den letzten sechs, die ihm geblieben waren, ging er auf den Hunsrück. Am 18. April, Ostersonntag, waren sie im Wald bei Wildenburg. Über den Steinharter Hof zogen sie in die Gegend um die Gräfenbacher Hütte. Mehrmals hatte man sie abgewiesen, als sie Unterkunft suchten. Mehrmals hatte man mit der Polizei gedroht. Mhm. Es gab Streit und sie beschlossen, in kleinen Gruppen über den Rhein zu gehen. Bückler ging mit Anton, doch bei Lauschi trennte sich auch Anton von ihm. Über die Kochemer Post kam Bückler auf die andere Seite. Als Herr und Frau Ofenloch zogen er und Julchen auf Krammärkten als Händler herum. Gut. Weiter.